Eine Versammlung des nepalesischen Nationalen Vorbereitungskomitees für die Feierlichkeiten zum Tag der Sonne gab es jüngst. Daran nahmen die Persönlichkeiten verschiedener Kreise der Parteien und Organisationen wie des Zetka der KP Nepals, Marxismus-Leninismus und der nepalesischen Gesellschaft der Journalisten zum Studium der Juche-Ideologie und der Songun-Politik teil. Auf der Versammlung wurden die Fragen dafür diskutiert, die Solidaritätsbewegung für die Unterstützung des Kampfes der Armee und Bevölkerung der DVJK dafür zu verstärken, den Tag der Sonne bedeutungsvoll zu feiern, die Erdrosselungsmachenschaften der Imperialisten zu vereiteln und den Sozialismus zuverlässig zu schützen. Danach wurde eine Deklaration angenommen, in der man an die fortschrittlichen Menschen der Welt appellierte, den Geburtstag von Präsidenten Kim Il-sung, der sich die unvergänglichen Verdienste um die Erfüllung der Sache für die Souveränität der Menschheit erworben hatte, bedeutungsvoll zu feiern.